Tante Gerda. Ich habe dich, Gerte, getauft, weil du so schlank bist und weil mich Gott mit dir züchtigen will und weil eine Sehnsucht in deinem Gang ist wie in schmächtigen Pappeln im April. Richard Demel. Man konnte Tante Gerda, obgleich sie bereits hoch in den 38ern war und gegen den Mann als Geschlechtswesen eine unüberwindliche Idiosynkrasie hegte, nicht eigentlich eine alte Jungfer nennen. Denn der Demelsche Vers, den ich mir als Motto über dieses Kapitel zu setzen erlaubt habe, passt genau auf sie. Sie war schlank und lang. Und eine Sehnsucht lag in ihren Augen, obgleich sie einen Kneifer darüber trug. Und in ihrem Gang, obgleich sie große Schritte machte. Außerdem war sie durchaus nicht prüde. Im Gegenteil. Man durfte in ihrer Gegenwart über Dinge sprechen, die andere Damen schamentrüstet aus dem Zimmer gejagt hätten. Tante Gerda war ein sogenanntes modernes Weib. Sie war Frauenrechtlerin, dichtete, las die gewagtesten Bücher, außerdem aber auch die besten, und hatte die Eigentümlichkeit, alles das in Kunst und Literatur zu bevorzugen, was möglichst grotesk und eigenartig war. Dabei hatte sie eine ungeheure Vorliebe für schöne Frauenaktbilder und Statuen. Auf ihrem Schreibtisch standen Abgüsse der Venus von Milo und der mannigfachsten klassischen Skulpturen. An den Wänden hingen Zeichnungen von Beardsley und Behmer, ferner Fotografien schöner nackter Frauen. Tante Gerdas gelesenste Bücher waren die von Oscar Wilde, Platon, Scheerbart, auch alte klassische Schriften wie Platons Apologie und so weiter. Sie kleidete sich einfach und geschmackvoll, trug kein Korsett, aber weiße Wäsche, Stehkragen und Manschetten. Ihre Handschrift war überaus kräftig und von der eines Mannes nicht zu unterscheiden. Auch hatte sie eine schöne Waffensammlung. Ein Revolver lag stets auf ihrem Nachttisch. Tante Gerda war reich, aber sie knauserte auch nicht mit ihren Ausgaben. Sah sie irgendwo ein gutes Buch, ein schönes Bild, das ihr Interesse erregte, so kaufte sie es. Ihr Verkehr mit den Verwandten war konventionell, herzlicher nur mit einem etwas jüngeren Neffen Ludwig, der ihre Interessen teilte, aber mehr für männliche Kultur empfand, obwohl oder da er selbst ein ganz weiches Gesicht und ausgesprochen weibliche Eigenschaften hatte. Er war bei Tante Gerda und ihrer Gesellschafterin Fräulein Hagedorn häufig zu Gast. Fräulein Hagedorn war die einzige Freundin Tante Gerdas. Sie war stets in ihrer Begleitung. Sie war klein und zierlich, korpulent, hatte schwarzes, kurzes, gelocktes Haar, einen scharf geschnittenen Mund und kluge, große, braune Augen. Sie kleidete sich stets so wie Tante Gerda, so dass die beiden von Fremden oft für Schwestern gehalten wurden. Eines Tages gab es in der ganzen Stadt eine große Aufregung. Während Fräulein Hagedorn auf einige Tage verreist war, hörte man aus Tante Gerdas Wohnung einen Schuss fallen. Man erbrach die Tür, und die Tante lag, entseelt, den rauchenden Revolver in der Hand am Boden. Man fand nur einen Brief vor an die Herren Reporter. Darin stand lakonisch: »Schreiben Sie nur, unglückliche Liebe.« »Aha«, sagten die Leute, »Neffe Ludwig.« Denn dass die beiden miteinander was hatten, war den lieben Nachbarn ja lange klar. Zur Testamentseröffnung war Neffe Ludwig gar nicht erschienen. »Naja«, meinten die Leute, »wenn einem seine Sache so sicher ist.« In dem Testament wurde Fräulein Hagedorn als alleinige Erbin des gesamten Nachlasses Tante Gerdas bestimmt. Als sie das hörte, fiel sie schluchzend auf einen Fauteuil und schrie: »Oh, mein lieber guter Gerd!« Darüber wunderten sich alle sehr. Als man aber dem Neffen Ludwig die letzte Bestimmung Tante Gerdas erzählte, blieb er zu aller Überraschung ganz ruhig und sagte nur: »Im Anfang war das Geschlecht nichts außer ihm, alles in ihm«, sagt Przybyszewski. Die Leute schüttelten den Kopf, denn sie fanden, dass im Falle Tante Gerdas das Gegenteil zutage trat. Doch fanden sie die Geistesverwirrung bei einem enterbten Neffen einer reichen Erbtante begreiflich. Tante Henriette. Dass unter 25 Erbtanten auch eine Malerin ist, versteht sich von selbst. Die Malerin, die ich meine, ist Tante Henriette. Ihre Tätigkeit bestand ausschließlich im Malen und Schlafen. Häufig tat sie beides zugleich. Sie malte nicht nur Landschaften, männliche Akte, Blumen und andere Porträts, sondern sie malte sich auch selbst. Anders ist wenigstens ihre eigentümliche Gesichtsfarbe nicht zu erklären. Ihr Antlitz, aus dem sie Runzeln, die sich frech eindrängen wollten, geschickt fortretuschierte, schillerte in allen möglichen Farben, vornehmlich konnte man lila beobachten. Auch ihr Kleid war lila. Sie sagte, lila sei ihre Leibfarbe. Ob das stimmte, hatte ich zu prüfen keine Gelegenheit. Wie gesagt, Tante Henriette beschäftigte sich, wenn sie gerade nicht malte, mit Schlafen. Ob sie ging, saß, stand oder lag, sie schlief immer. Und ihre Bilder erweckten in jedem Unparteiischen ohne weiteres den Anschein, als seien sie im Schlaf gemalt. Ich beobachtete mal, als sie beim Malen einschlief. Ihr Pinsel lag fest auf der Leinwand, und da sie im Schlaf auf ihrem Stuhl immer hin und her schwankte, wie ein Blümlein, das der Wind bewegt, so machte der Pinsel diese Bewegung auf der Leinwand konstant mit und ließ breite lila Linien und horizontalen Kurven entstehen. Und denn sie malte natürlich auch nur in lila. Als Tante Henriette aufwachte, sah sie, dass ihr Bild fertig war. Und sie erklärte mir die lila Streifen als kosmische Wanderungen. Sie hatte nämlich mal Scherbarts Wilde Jagd gelesen, in der 10.000 unzufriedene Wurmgeister die merkwürdigsten kosmischen Wanderungen unternehmen. Und Tante Henriette stellte sich eben kosmische Wanderungen lila vor, denn sie konnte Scherbart natürlich nicht verstehen, der ja für alte Tanten nicht schreibt. Aber Tante Henriette tat, als ob sie ihn verstände, und zitierte ihn immerzu. So malte sie den kosmischen Wanderungen einen Hintergrund, auch lila. Denn sie fand, dass ihre Bilder anständig aussehen müssten, und bei Scherbart steht doch, ja, ja, das Anständige muss auch seinen Hintergrund haben, sonst wird es gewöhnlich. Na, man weiß ja, wenn Malerinnen etwas auslegen, das ist furchtbar. Kurzum, deswegen kam ich um Tante Henriettens Erbschaft, denn sie entrüstete sich mal mit ihren Auslegungen zu diesem Gedicht. Liebe Tante Henriette, schlaf getrost in deinem Bette, schlaf auch an der Staffelei, mal von Grönland bis Manila, Himmel, Meer und Berge lila, aber Scherbart nicht dabei. Nicht für Tanten sind die Welten, mal beflissenen, schlafbeseelten, die verstehen den Kosmos nie. Was ihr malt, verehrte Tanten, ist in tausendlei Varianten doch nur Weiberlethargie. Auf dies Gedicht hin enterbte mich natürlich Tante Henriette. Ich freundete mich nun schnell mit Paul Scherbart an, weil ich glaubte, er, dessen wilde Jagd die gute Tante doch unausgesetzt im Schlaf verfolgte, würde an meine Stelle kommen, aber weit gefehlt. Tante Henriette vermachte ihr Vermögen einem Herrn Bürger. Dieser war das Opfer einer Verwechslung. Denn Tante Henriette war es im Schlafe eingefallen, dass auch mal ein gewisser Bürger eine wilde Jagd geschrieben hatte. Und so machte sie einen Lokomotivführer Bürger aus Rixdorf zu ihrem Universalerben. Sie sah eben alles lila. Tante Julchen. Tante Julchen hatte mich sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war die einzige aus der Verwandtschaft, die an meine literarischen Fähigkeiten glaubte und die nicht weniger stolz war, einen dichtenden Neffen zu besitzen. Schon als ich Tertianer war, nahm sie sich meiner liebevoll an, ließ sich von mir die Gedichte vorlesen, in denen ich meine Lehrer schlecht machte, und schenkte mir hier und da 20 Pfennige, für die ich mir erst Schokolade, später Zigaretten kaufte, und an meinem 15. Geburtstag mich zum ersten Mal rasieren ließ. Als ich dann größer wurde und sie mich durch die Zuwendung eines Nickels tödlich beleidigt hätte, pumpte ich sie häufig um größere Summen an. Freilich mit dem Erfolg, dass sie mir dauernd klar machte, ihr Geld liege irgendwo fest, und es sei ihr zurzeit leider ganz unmöglich, auch nur über eine übrige Mark zu verfügen. Zweimal aber gab sie mir noch mit großer Feierlichkeit je 1,50 Mark. Das hat sich mir fest ins Gedächtnis eingeprägt. Einmal, als ich sie wieder mit etwa 12 neuen Gedichten überschüttet hatte und sie ganz hingerissen davon dasaß, schlug ich ihr vor, meine Werke auf ihre Kosten drucken zu lassen. Da sah sie mich blinzelnd von der Seite an und meinte: »Wenn ich mal tot bin, mein Junge, dann sollst du 100.000 Mark erben, und dann sollst du auch deine Gedichte drucken lassen.« Ich war natürlich hoch beglückt, zumal als sie in meiner Gegenwart diese letztwillige Bestimmung schriftlich niederlegte. Ich hatte jetzt eine Erbtante, auf die hin ich Schulden über Schulden machte und die ich in begeisterten Hymnen ansang. Tante Julchens Tod ließ lange auf sich warten. Aber endlich stellte sich doch die Altersschwäche bei ihr ein, und als sie fühlte, dass es mit ihr zu Ende ging, ließ sie mich an ihr Lager rufen. Sie war schon sehr schwach, als sie meinen Kopf zwischen ihre dünnen Händchen nahm. Ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie mir etwas Wichtiges sagen, doch als sie es gar nicht herausbringen konnte, was sie auf dem Herzen hatte, zeigte sie mit schwachem Lächeln nach ihrem Waschtische und stammelte: »Schublade.« Dann schloss sie die Augen und hauchte ihre Seele aus. Ich begab mich eilends an den Waschtisch und zog das Schubfach heraus, in dem ich einen Scheck auf die mir vermachten 100.000 Mark zu finden hoffte. Stattdessen lag aber darin ein Brief, der folgenden Wortlaut hatte und mit zitternder Hand geschrieben war: »Mein lieber Neffe, ich danke dir herzlich für all die Genüsse, die du mir durch deine Kunst bereitet hast. Leider ist es mir nicht möglich, deine Gedichte aus meinem Vermögen drucken zu lassen. Ich denke, du wirst schon von selbst ein bedeutender Mann werden. Alles, was ich habe, liegt in meinem Geldschrank. Es sind 70 Mark. Nimm sie und lass mich dafür begraben. Das Papier aber, das ich ausschrieb als Testament und in dem ich dich mit 100.000 Mark bedacht habe, hebe auf als stete Erinnerung daran, dass du einmal eine Tante hattest, die zwar kein Geld, aber ein gutes Herz und den guten Willen hatte, dich so reich zu machen. Ich küsse dich in Liebe, deine Tante Julchen.« Tante Julchen hat zu meinem Misstrauen gegen die Erbtanten viel beigetragen. Tante Kunigunde. Zwischen dem Studiosus Juris Eugen Schmelzel und seiner Tante Kunigunde gab es einmal dieses Gespräch. Tante Kunigunde: »So kann es unmöglich weitergehen, lieber Eugen. Diesmal will ich dir noch das Strafmandat bezahlen, weil du nun einmal der Sohn meines Brüderchens bist. Aber es ist das letzte Mal. Merk dir's.« Eugen: »Aber Tantchen, du hast doch auch gar keinen Humor. Sag doch selbst, war der Witz nicht famos und die 5 Mark wert, die Laterne auszudrehen, als grad die Kleine drunter stand und den Brief vom Liebsten las?« Tante Kunigunde: »Nein, offen gestanden, der Witz gefällt mir gar nicht. Wer weiß, wie lange sich das Mädchen auf diesen Brief gefreut hat, und endlich, wo sie ihn nun lesen durfte, zerstörst du ihr die schöne Stimmung.« Eugen: »Ach, was Stimmung! Wie kann man nur so philiströs denken? Stimmung haben Menschen, denen der Humor fehlt. Und du solltest doch zuallererst Humor haben.« Tante Kunigunde: »Wieso ich?« Eugen: »Na, ich meine, man wegen deinem ulkigen Namen.« Tante Kunigunde: »Eugen, ich verbitte mir.« Eugen: »Da sehen wir ja wieder, wie dir aller Witz fehlt.« Tante Kunigunde nach einiger Überlegung: »Du hast recht, lieber Neffe. Ich heiße Kunigunde. und ich will diesem Namen Ehre machen. Wenn ich einmal sterbe, dann will ich in meinem Testament den besten Witz machen, der je einer Erbtante beigekommen ist.« Eugen: »Oh ja, Tantchen.« »Wie viel lieber will ich das Universalerbe antreten, wenn es mir in recht humoristischer Weise kredenzt wird. Mir wird sein, als ob du selbst, wenn ich das erste Glas auf deine sanfte Ruhe leeren werde, dazu Prost sagen würdest.« Tante Kunigunde: »Nun geh, mein Junge, lass mich allein. Ich will mein Testament aufsetzen.« Eugen, sie umarmend: »Tante, du bist göttlich. Mit dir hat sich der liebe Gott einen entzückenden Witz geleistet.« Ab. Tante Kunigunde: »Na, warte.« Ein Dreivierteljahr später ging Tante Kunigunde heim. Neffe Eugen zog spornstreichs zum Gericht zur Testamentseröffnung. Er glaubte, die witzige Tante würde ihm die 100.000 Mark der Erbschaft in blanken Talern auszahlen lassen. Oder sie habe ihren letzten Willen in 5-füßigen Jamben niedergelegt. Tante Kunigundes Witz war aber ein boshafter. Eugen Schmelzel ward enterbt. Ob das nicht ein köstlicher Witz sei? Aus einer Stimmung werde er ja nicht gerissen, da humoristisch angehauchte Leute ja nicht an Stimmungen zu leiden pflegen. Statt seiner solle das gesamte Vermögen zur Gründung eines neuen Witzblatts Tante Kunigunde Verwendung finden. Eugen solle Redakteur werden mit 1200 Mark Gehalt im Jahr. Eugen verzichtete aber auf diesen Posten. Ihm war der Humor vergangen.